Wir bringen nun einen neuen Radiotatort mit der Berliner Hauptkommissarin Katharina Holz und ihrem Kollegen Alexander Polanski. Mir gehören die 9, die 11, die 15 und die 17. Es fehlt nur noch die 13. Kästner, hören Sie überhaupt zu? Mann, ist das eine Aussicht. Die Baufirmen warten. Jede Verzögerung kostet mich Unsummen. Der Potsdamer Platz. Mal sehen, wie lange Sie sich Ihr Luftschloss hier noch leisten können. Ich glaube, diesmal beißen Sie auf Granit. Die 13, die verkaufen nicht. Sie hatten Vollmacht, Weber das Doppelte des Verkehrswertes anzubieten. Ich bin in meiner Güte sogar bereit, ihm eine Wohnung in dem Komplex zu überlassen. Haben Sie sich das Haus mal angeschaut? Weber betreibt im Seitenflügel eine Fahrradwerkstatt. Die Bewohner halten Kaninchen und Hühner. Ja, und? Auf wessen Seite stehen Sie eigentlich, Kästner? Der Zettel hier lag heute Morgen in meinem Briefkasten. Hände weg von der 13. Fraktion Mainzer Straße lebt. Mit solchem Wisch könnte ich sämtliche Zimmer meines Hauses tapezieren. Vor 10 Jahren habe ich das erste Haus für Sie erworben. Da, Prenzlauer Berg, Rüke Straße 8. Stimmt, das hat 2 Tage gedauert. Sie haben nachgelassen, Kästner. Ja, es wird Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Augenblick mal, ich verstehe nicht, wie bitte. Ich hoffe, dass Sie mir den Abschied etwas erleichtern. In Ihrem eigenen Interesse. Ich hätte da ein paar Papierchen, deren Inhalt gewisse Leute sehr interessieren wird. Hier. Frisch ausgedruckt. Den Rest gibt's später. Ich habe mich immer gefragt, wann Sie es versuchen würden. Jetzt. Jetzt ist es soweit. Wenn Sie den Job erledigt haben, können wir über alles reden. Über alles. Aber erst dann. Hörspiel von Wolfgang Zander. Morgen. Morgen. Bah, der stellvertretende Lehmann. Morgen. Der Wagen steht da drüben, gegenüber vom Lessing-Denkmal. Mercedes S350, Limousine, kein Jahr alt. Hatte mal 272 PS. Die Feuerwehr ist gerade mit dem Löschen fertig. Wie viele Fahrzeuge hat es erwischt? 3. Den Mercedes, einen Porsche und einen VW Lupo. Brandstiftung nach dem üblichen Muster. Luxuskarossen, unbeliebte Seitenstraße, Brandbeschleuniger. Wenn der Tote nicht wäre, würde ich sagen, Chaoten. Zählst du Lupus zu den Luxuskarossen? Kollateralschaden. Der Hinweis auf die Person im Kofferraum des Mercedes kam 3.14 Uhr. Anonym, männlich, unterdrückte Rufnummer. Kein Wort vom Feuer. Als die Kollegen ankamen, brannte es aber. Jetzt ist es 4.07 Uhr. Ja, es gab noch eine Messerstecherei am Alex. Alex, kommst du? Schon über 250 abgefackelte Autos in diesem Jahr. Bei zu erwartendem Ersatzkauf durch die Geschädigten fließen einige Millionen Euros in die Kassen der Hersteller. Quasi nebenbei. Du meinst, Zetsche und Co. waren unterwegs? Es soll Leute geben, die ihren alten Benzinfresser nach Berlin bringen, ihn in einem Problembezirk abstellen und dann darauf hoffen, dass der Wagen in Flammen aufgeht. Vielleicht kann man auch schon Feuerbestattungen für Altautos bestellen. Bei Vollkasko könnte sich das lohnen. Mitte ist kein Problembezirk. Und der Mercedes war neu. Berlin ist ein einziger großer Problembezirk. Und der Tote? Möglicherweise zur falschen Zeit im falschen Kofferraum. Die Zeit zwischen Anruf und Feuer spricht dafür. Zieh die Handschuhe über. Eine Parktasche für drei Fahrzeuge. Einige Experten meinen sogar, dass etwa 50% der Autobrände von Normalbürgern gelegt werden. Vielleicht ist dein Nachbar ja gerade dabei, dein Auto anzuzünden, weil du letzte Nacht so lauten Sex hattest. Sex? Läuft bei euch eigentlich nur Gustav Mahler? Was machst du da? Du, das ist Sache der Spurensicherung. Sieh dir das an. Das Opfer wurde gefesselt an Händen und Füßen. Mit Draht. Och, Mann. Was haben wir denn hier? Oh. Ein Ring. Mit einem schwarzen Stein. Schönes Stück. Alex? Alles in Ordnung? Alex? Alex? Blick gesehen? Hey Marlene, Marathon Schwalbe Plus. Bessere Fahrradreifen gibt's nicht. 7 Bestellungen alleine heute. Wir sollten nachts losziehen und Glasscherben ausstreuen. Blick wollte mir im Laden helfen. So früh? In seiner Wohnung ist er nicht. Du musst im Bett nachschauen. Hast du mit ihm über den Verkauf gesprochen? Wieso fängst du immer wieder davon an? Ich kenne dich und ich kenne Reimann, deshalb. Das Thema ist durch, okay? Reich mir bitte mal den Schraubenschlüssel. Danke. Weißt du, was Black in der Nacht gemacht hat? Joint, Bier, Glotze. Und du? Hast du das schon vergessen? Und danach? Was ist los? Habe ich wieder was falsch gemacht? 11 Uhr, die Nachrichten. Berlin. In der vergangenen Nacht wurden erneut Brandanschläge auf parkende Autos verübt. Dabei kam erstmals ein Mensch ums Leben. 3 Autos brannten völlig aus. Damit beläuft sich die Zahl der in Berlin in diesem Jahr durch Feuer zerstörten Autos auf 267. Laut Polizeiangaben wurde die bislang nicht identifizierte Leiche im ausgebrannten Mercedes des Berliner Bauunternehmers Sigmar Reimann entdeckt. Das gibt's doch nicht. Reimann hat sich... Weiß Black, wer unser Haus kaufen will? Unser Haus? Das Haus gehört mir. Verdient gemacht. Du warst doch noch mal unterwegs. Ich würde eher hier Feuer legen. Wieso hier? Wieso? Ich bin eingezogen, weil ich aussteigen wollte aus diesem ganzen Irrsinn da draußen. Fehlanzeige. Ihr redet euch nur ein, alternativ zu sein. Topinambur und Hühner im Hinterhof. Dazu American Dreams und Big Butt und hin und wieder ein brennendes Auto zur Unterhaltung. Toll. Ihr habt den Anschluss verpasst. Kinder zeugen, oh Gott, nein, nicht in dieser Welt. Wann warst du das letzte Mal für etwas statt dagegen, ne? Und jetzt schielst du auch noch nach dem Geld, das du mit dem Verkauf verdienen könntest. Hey, Marlene. Lass mich. Reimann mag ein Riesenarschloch sein, aber bei dem, was er macht, ist er wenigstens konsequent. Während du an Glasscherben denkst. War's das? Willst du zurück in deinen goldenen Käfig? Dann geh doch. Bernd, du bist so ein Idiot. Marlene, entschuldige bitte. Marlene. Es passt nichts zusammen. Zeitpunkt des Anrufs, Brandzeitpunkt, der Tote. Hast du den richtigen Knopf gedrückt? 13. Die reinste Himmelfahrt. Das Opfer, eindeutig ein Mann, wurde mit Bindedraht für Pflanzen gefesselt. Der Mann lebte noch, als der Brand ausbrach. Erstaunlich, was die Pathologen aus einem Haufen Asche alles herauslesen können. Der Tote ist nicht verbrannt. Er ist erst erstickt und dann verschmort. Sei doch nicht immer so genau. Mir wäre es lieber, wenn uns die Kollegen ein bisschen mehr erzählen könnten. Oh, Name, Anschrift, Telefonnummer, Konfession, Wahlverhalten. Ja, die tun doch immer so, als könnten sie jeden Fall aus einer rumliegenden Haarschuppe erklären. Und dann dieser Ring. Ey. Entschuldigung, die Nachtschicht bekommt mir nicht. Und vorgestern noch dieses Konzert. Interpol, Marks Lieblingsband. Seitdem habe ich Tinnitus. Interpol? Dann könnte ich mir deinen Martin nicht mal ausleihen? Was spinnst du? Einmal Gustav Mahler, was schön Ruhiges. Da kann man diese Musik nicht ausschalten. Das ist funktionelle Entspannungsmusik, auch Mozart genannt. Und wieso macht sie mich dann aggressiv? Wow, was für eine Aussicht. Vor 3 Tagen habe ich noch mit einem Bekannten drüber gewitzelt, wessen Auto zuerst rankommt, mein Mercedes oder sein Audi. Und jetzt das, oh Gott. Diese Chaoten. Um wie viel haben Sie denn gewettet? Gewettet? Wen meinen Sie mit Chaoten? Ach, linksautonome Hausbesetzer. Die Handschrift ist doch eindeutig, oder? Sie sind Bauunternehmer, Herr Reimann. Ja, wenn Sie wollen, ja. Ich kaufe und verkaufe Immobilien. Die Sanierung der Gebäude erledigt ein Generalunternehmen für mich. Alle Gewerke unter einem Dach, das ist effizient und kostensparend. So, so. Sie kaufen also Häuser und Grundstücke, lassen diese sanieren oder bebauen und verkaufen die fertigen Gebäude dann weiter. Hört sich an, als hätten Sie ein Problem damit? Ich denke mal, Sie werden keine Kosten und Mühen scheuen, um gewachsene Kiezstrukturen zu erhalten. Ich verstehe mich als Stadtentwickler, ja. Vorrangig in Mitte, Kreuzberg, Prenzlauer Berg. Leider bleiben Konflikte da nicht aus. Prenzlauer Berg. 85% der Menschen, die jetzt dort wohnen, sind in den letzten 10 Jahren zugezogen. Man fragt sich, wo die Leute geblieben sind, die vorher dort gelebt haben, ne? Bitte? Sie wollen wissen, ob ich Feinde habe. Haben Sie welche? Autonome, Hausbesetzer, Sozialromantiker, Chaoten, alle, die denken, es müsste ewig und immer alles gleich bleiben. Stellen Sie sich vor, der Prenzlauer Berg würde immer noch so aussehen wie vor 30 Jahren. Das ist doch eine grauenvolle Vorstellung. Wir hätten gern eine Liste meiner Feinde, Ihrer laufenden und gerade abgeschlossenen Projekte. Ich werde es meiner Sekretärin sagen. Wissen Sie inzwischen, wer der Tote ist? Warum nicht die Tote? Richtig, oder die Tote. Haben Sie diesen Ring schon mal gesehen? Darf ich? Nein. Wann haben Sie den Mercedes abgestellt, Herr Reimann? Gegen 11 am Vormittag. Standen weitere Autos in der Parktasche? Ja, da war ein roter Porsche. Es war komisch, hinterm Scheibenwischer steckten jede Menge Knöllchen. Wie und wann sind Sie nach Hause gekommen? Gegen 23.30 Uhr mit dem Taxi. Ich hatte den Kleinen genommen, ein Geschäftsessen im Adlern. Sie können das gern nachprüfen. Ich bin dann gleich ins Bett. Fragen Sie mal Martha, meine Haushälterin. Benutzt sonst noch jemand Ihren Wagen? Ihre Frau zum Beispiel? Wir haben uns getrennt, meine Frau und ich, vor 6 Monaten. Tja, nicht gerade einvernehmlich. Wo bewahren Sie Ihren Autoschlüssel auf, Herr Reimann? Hier in meiner Jackentasche, wieso? Ihr Auto wurde nicht aufgebrochen. Wo ist der Zweitschlüssel? Bei mir zu Hause, glaube ich. Sie denken doch nicht etwa, dass ich damit was... Herr Reimann, wir denken gar nichts. Wir ermitteln nur. Keine Vermisstenanzeige? Nur ein paar Trittbrettfahrer. Der übliche Blödsinn. Bei der BZ ist eine Art Bekennerschreiben eingegangen von einer Fraktion Mainzer Straße lebt. Absender Black Power. Mainzer Straße, Linksautonome. Jetzt fängst du auch noch an. 1990 wurde in der Mainzer Straße ein ganzer Straßenzug besetzt. Die Häuser sollten abgerissen werden, obwohl Wohnraum knapp war. Die halbe Republik wollte damals nach Berlin. Ja, ja, diese riesige Räumungsaktion. Ein bisschen zu riesig. Ja, und Kathi ganz in Schwarz, feste mit dabei. Nein, ich habe mich krank gemeldet. Du hast gekniffen? Ich mag diese Art Problemlösung nicht. Die Experten halten das Schreiben zu 90% für einen Joke. Auf 100% wollten sie sich wie immer nicht festlegen. Sie kennen auch keine Fraktion Mainzer Straße lebt. Die Kurzfassung der Botschaft lautet, Gentrifizierung ist kriminell. Die Langfassung fügt dem nichts hinzu. Passt. Ein bisschen zu gut. Hat der Ring was gebracht? Nee. Eine Leiche ohne Namen. Kein gutes Omen. Die Brandexperten haben an allen 3 Autos Spuren von Brandbeschleuniger gefunden. Reimanns Mercedes stand vorn, der Porsche hinten, der Lupo in der Mitte. Nehmen Sie an, stellvertretender Lehmann, Sie wüssten, dass da jemand im Auto liegt und Sie wollen diese Person töten. Würden Sie nur einen oder alle 3 Wagen anstecken? Nur spekulieren bringt doch nichts. Ich würde alle 3 anzünden. Na, da hörst du's. Aber ich würde nicht die Polizei rufen. Na bitte. Der Porsche gehört einem Fred Landowski, Schauspieler an der Volksbühne. Wohnt in der Nähe des Holocaust-Denkmals an der Kolonnade 17. Ein Verwandter der Banken Landowskis? Oh nein, bitte nicht das noch. Die Besitzerin des Lupus lebt in Marzahn. Sie arbeitet im Sony Center, Filmtheater CineStar als Karten- und Popcornverkäuferin. Ihr Name ist Wanda Müller. Wen nimmst du? Reimanns Haushälterin. Wieso? Na, einer muss sich doch um den Zweitschlüssel kümmern. In Deutschland ist er einer der Besten, vielleicht sogar der Beste. Waren Sie in den Dostojewski-Adaptionen? Gibt nichts Größeres. Sie meinen wohl Längeres. Sie wissen Bescheid. Sie müssen sich nur mal anschauen, wie intuitiv Kasnov die Schauspieler führt, einmalig. Aber auch der Beste wird irgendwann einmal alt. Das ist unser aller Schicksal. Alt werden heißt verbraucht sein und bemitleidet werden. Schmeckt Ihnen der Kaffee? Ja, danke. Ihr Auto. Man kann dem Mitleid entgehen, junger Mann. Indem man sich rechtzeitig zurückzieht von der Bühne, auf eine Nebenbühne oder gleich hinter den großen Vorhang. Und dann ist es auch mit den Hauptrollen vorbei und mit der Bewunderung seitens des Publikums. Na und, sagen Sie? Nichts macht süchtiger als Bewunderung, junger Freund. Andererseits tötet nichts sicherer als Mitleid. Feuer ist erheblich sicherer. Herr Landowski. Ja, das kam im Radio. Widerlich. Also wirklich wieder. Dieser Kaffee ist einfach widerlich. Das ist eine der größten Bühnen Deutschlands und dann das. Herr Landowski. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, ob ich mit dem Landowski verwandt bin. Ich war mehrfach drauf und dran, meinen Namen zu ändern. Aber als bekannter Schauspieler kann man nicht einfach seinen Namen wegschmeißen. Ein Name ist wie eine Marke. Das wäre so, als würde sich Apple von heute auf morgen Birne nennen. Wo waren Sie gestern Nacht zwischen 3 und 4 Uhr? Rollenstudium. Nachts um 3? Bei Rita. Bei Rita. Wo finde ich diese Rita? Rita ist ein gewisses Etablissement. Krauslingstraße 8, Seitenflügel links. Mein nächster Film spielt in einem etwas zwielichtigen Milieu. Und Milieukenntnis, junger Mann, ist eine Säule der Schauspielkunst. Steht im Drehbuch irgendwas von Toten in brennenden Autos? Der ist gut. Verdächtigen Sie mich? Ihr Auto stand in der Linnéstraße. Seit 2 Wochen. Ja, Sie kriegen es ja doch raus. Premierenfeier. 1,62 Promille. Bis in die Linnéstraße bin ich gekommen. Ich hätte es auch nach Hause geschafft. Problemlos. Ihre übereifrigen Kollegen. Seele, Herr Landowski, bitte auf die Hinterbühne. Herr Landowski, bitte. Oh, entschuldigen. Ich muss, der Chef leitet heute die Probe persönlich. Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass Ihr Auto völlig ausgebrannt ist, Herr Landowski? Vollkasko. Ich hoffe nur, sämtliche Knöllchen sind mitverbrannt. Frau Stelzer, Holz, LKA Berlin. Ich hab's ja immer gesagt, irgendwann steht die Polizei vor der Tür. Darf ich reinkommen? Nein. Ja, natürlich. Entschuldigung, hier herein, bitte. Danke. Das sieht ja aus wie in einem Museum. Ja, so sieht es aus. Couchtisch. Lava-Lampe, diese Tapeten. Ach, das ist doch nicht etwa... Doch. Das ist ein echter Pantone-Chair. Mit Absicht unbequem. Die 70er waren nicht zum Ausruhen da, sagt Herr Reimann immer. Er meint, die 70er wären das wichtigste Jahrzehnt in den letzten 100 Jahren. Ach, das sind ja noch Schallplatten. Led Zeppelin, Doors, Zappa, Jefferson Airplane, Tonsteine, Scherben. Nicht anfassen, bitte. Ach, wieso glaubten Sie, dass die Polizei eines Tages vor der Tür stehen würde, Frau Stelzer? Wegen des Geldes. Mhm. Martha, hat Herr Reimann manchmal gesagt, Martha, ich habe heute wieder jede Menge Geld verdient. Wie haben Sie es denn verdient, Herr Reimann, habe ich dann gefragt. Und er, zu leicht, Martha, viel zu leicht. Da habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Gab es denn Probleme? Wieso? Er hat immer gesagt, früher habe ich Häuser besetzt, jetzt besitze ich sie. Seit ich Häuser besitze, schlafe ich viel besser, Martha. Und dann hat er gelacht. Aber es klang nicht lustig. Herr Reimann hat Häuser besetzt? Das muss in den 70ern gewesen sein oder Anfang der 80er. Hm. Wissen Sie, wo ich Frau Reimann finden kann? Langner. Sie hat ihren Mädchennamen wieder angenommen, ist nach Kreuzberg zu ihrem neuen Freund. Mit 48 sollte man eigentlich langsam wissen, wo man hingehört, oder? Ja. Wissen Sie, wo dieser Freund wohnt? Nein. Aber ich weiß, dass sie einen kleinen Bioladen in der Sorauer Straße hat. Estragon und Wladimir. Dabei war sie mal Innenarchitektin, hat sogar studiert. Vorsicht! Das ist ein Stoll Giroflex, Baujahr 1974. Davon gibt es nur noch 19 Stück. Sie wohnen hier? Im Souterrain, ja. Wann kam Herr Reimann gestern zurück? Gegen Mitternacht. Er ist dann gleich zu Bett. Würden Sie mir bitte den Zweitschlüssel für den Mercedes zeigen? Den hat Frau Langner. Ach. Sie hat ihn eingesteckt, als sie auszog. Ist ja richtig grün bei Ihnen. Ich habe mir Marzahn immer ganz anders vorgestellt. Wessi? Nee, Lichtenberg. Ist auch Richtung Westen. Vor 4 Jahren hätte ich noch am Helmholtzplatz gewohnt, aber die Mieten kann kein Mensch mehr zahlen. Das da unten ist ein Friedhof. Die Stadt der kurzen Wege, was? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Natürlich nicht, nein. Ach, haben Sie was gegen Dicke? Ja, aber Sie sind doch nicht dick, Frau Müller. Geben Sie sich keine Mühe, Herr... Herr Polanski. Wissen Sie, jetzt ein bisschen aussehen wie der junge Brad Pitt in Selma und Luise? Was? Wo waren Sie in der letzten Nacht zwischen 3 und 4 Uhr? Im Bett. Kann das jemand bestätigen? Wollen Sie die Kuhle sehen? Nee? Ich hoffe nur, ihr kriegt den Schaden ersetzt. Ich hab kein Vollkasko oder so. Und Sie haben heute Ihren freien Tag? Der Mittwoch ist mein Sonntag, ja. Was da ging? Weshalb stand Ihr Auto in der Lenné-Straße? Verbeugt. Meine Freundin Beate hatte Zoff mit ihrem Kerl. Gestern ist er endlich aus und umgezogen, Gott sei Dank. Mit einem Lupo? Wenn man oft hier noch fährt. Sie wollten mir zum Feierabend zurückbringen, gegen 1. Hat's aber nicht geschafft, sagt sie. Habe ich die Bahn genommen. Und Sie leben allein? Geht Sie das was an? Wir ermitteln in einem Mordfall. Der Tote lag nicht in meinem Auto. Hätte sicher ohne ihn gepasst. Hinterher schon. Was? Haben Sie Feinde? Klar, alle Leute mit Normalgewicht. Sparen Sie sich die Antwort. Ich weiß, was Sie denken. Sie denken, die müsste nur mal ein bisschen rumlaufen und weniger oben drin stoppen. Ja, wenn das so einfach wäre. So, wenn Ihnen noch was einfällt, Frau Müller, hier meine Nummer. Schönen Tag noch. Schönen Tag? Wie meinen Sie das jetzt? Das ist Lola, die Kartoffel in ihrer Hand. Lola ist eine Diva. Wenn man sie einen Moment zu lange kocht, zerfällt sie. Die Kresse hier würde gut zu ihr passen. Kam vor 5 Minuten rein, aus Werder an der Havel. Estragon und Wladimir. Es klingt nach Theater. Endlich bemerkt es mal jemand. Mordkommission. Katharina Holz. Bei der Haushälterin ihres Mannes war ich bereits. Ex-Mann. Wo wohnen Sie jetzt, Frau Langner? Gleich um die Ecke, Tokyota Straße 13. Bei Ihrem Freund? Ja, Martha. Ja, Bernd Weber und ich wohnen im selben Haus, aber in verschiedenen Wohnungen. Wie haben Sie Herrn Weber kennengelernt? Wir haben zusammen Häuser besetzt. Wie bitte? Vor 30 Jahren. Unter anderem die 13. Wir wollten anders leben als alle anderen. Und natürlich wollten wir die Welt verbessern. Hört sich an wie ein Witz, was? Heute ist alles so glatt, so angepasst. Die Grünen streiten im Senat darüber, welche Farbe die Papierkörbe haben sollen. Ein Bahnhof wird zum nationalen Aufreger. Und für ihre Ruhe gehen die Leute massenhaft auf die Straße. Aber nach Mallorca wollen trotzdem alle fliegen. Am liebsten für lau. Sie wissen, weshalb ich hier bin? Wenn Sie den Apfel kaufen wollen, legen Sie ihn bitte auf den Ladentisch. Entschuldigung. Ich nehme 1 Kilo von den Kartoffeln. Passiert Ihnen das öfter? Ich verstehe nicht. Kennen Sie das Gefühl, wenn alles, was Sie anfassen, zerfällt und verschwindet? Ideale, Männer, Beruf einfach. Alles, ja? Ich hab's aus dem Radio. Das mit dem Feuer und mit der Leiche. Sie besitzen den Zweitschlüssel zum Mercedes Ihres Mannes? Wir haben unser eigenes Auto. Den gelben Subaru da draußen. Wo waren Sie in der Nacht zwischen 3 und 4? Ich habe geschlafen. In Bernds Wohnung. Mit Bernd. Frau Stelzer meinte, Sie hätten den Autoschlüssel eingesteckt, als Sie auszogen. So? Hat sie das gesagt? Reimann? Hier ist Bernd. Na endlich. Soll ich mit dem Vertrag vorbeikommen? Was hast du mit Black gemacht? Hast du ihn umgebracht? Bist du irre? Was hat mit so einem Chaoten zu schaffen? Reimann, ich geh zur Polizei. Na klar, geh nur. Ich sag nur Nummer 17. Meinst du, ich schaue mir das noch lange mit an? Ich verkaufe nicht. Kästner hat dir das Doppelte des Verkehrswertes geboten. Und wenn es das Dreifache ist, ich verkaufe nicht. Bernd, lass uns endlich vernünftig reden. Sagen wir 1 Million und Anteile aus dem Sanierungsverkauf. Du setzt dich ab, Toskana, Irland oder sonst, wo ich überweise. Wieso willst du immer nur haben, haben, haben? Du hast doch selber zugegriffen, 83. Für ein Appel und ein Ei hast du das Haus gekriegt. Haus gegen sozialen Frieden, das war fair zu der Zeit. 1 Million, Weber. Für die Bruchbude, überleg es dir gut. Ich habe der Polizei übrigens nicht gesagt, dass Marlene den Zweitschlüssel mitgenommen hat. Was soll das? Der Tote lag im Kofferraum. Und wie ist er da wohl reingekommen? Na, ich warte, Weber. Ich bin kein Unmensch. Aber ich warte nicht lange. Reimann? Verdammt! Ja? Die Polizei war hier. Ich habe gesagt, dass wir die ganze Nacht zusammen waren. Ach. Was hätte ich denn sonst sagen sollen? Die Polizei hat nach dem Mercedes-Schlüssel gefragt. Reimann meinte, du hättest den Schlüssel. Sigma? Ich dachte, vielleicht hat er Black... Meinst du, der Tote könnte Black sein? Ich weiß nicht. Kartoffeln? Das ist Lola. Und Lola ist eine Diva. Sieht man das nicht? So, eine Diva. Sie gehört dir. Hast du den Zweitschlüssel? Nein. Reimanns Frau soll ihn beim Auszug mitgenommen haben, sagt die Haushälterin. Verdächtige Nummer 1. Frau Langner, so heißt Reimanns Frau jetzt, wollte das nicht bestätigen. Überzeugend war das nicht. Wie lief's bei dir? Landowski ist seit 2 Wochen ohne Fahrerlaubnis. Alkohol. Das Auto steht, beziehungsweise stand seitdem auf dem Parkplatz. Ich habe sein Alibi gecheckt. Ist soweit in Ordnung, aber nur bis 3.10 Uhr. Da hat ihn ein Taxi in der Krausnick abgeholt und nach Hause gebracht. Von dort sind es 5 Minuten bis zum Lessing. Verdächtiger Nummer 2. Frau Müller hatte ihren Lupo verborgt an eine Freundin, die wiederum vor ihrem Freund geflüchtet ist. Frau Müllers Alibi kann niemand bestätigen. Nummer 3. Adresse des Freundes? Karl Dreyer, Ludwigsfelde. Vorbestraft wegen Körperverletzung und wegen Autoklau. Soll jeden Wagen aufkriegen. 4. Ich habe mal in der Wirtschaftsabteilung nachgefragt. Reimanns Firma ist während der Krise heftig ins Schlingern geraten. Tiefrote Zahlen. Eigentlich kann nur ein Wunder die Firma retten. Wunder gibt es nicht. Es gibt nur den Steuerzahler. In diesem Fall gibt es vielleicht doch ein Wunder. Die Immobilienpreise gehen wieder auf Höhenflug und Reimann hat in der Tokyota Straße ein Projekt forciert. Die Häuser 9 bis 17 sollen saniert, in hochwertigen Wohnraum verwandelt und anschließend teuer verkauft werden. Der Bauplan steht und es gibt reichlich Anfragen. Wenn alles halbwegs funktioniert, könnte sich der Gewinn auf ein paar Millionen Euro belaufen. 13. 13 Millionen? Wie kommst du auf 13 Millionen? Nummer 13. Stimmt. Die 13 ist das gallische Dorf der Tokyota Straße. Oh, liest doch endlich mal richtige Bücher. Der Lover von Reimanns Frau, Bernd Weber, ist Eigentümer der 13. Wie bitte? Frau Langner ist mit dem Besitzer der 13 liiert? Und ihr Ex will das Haus jetzt kaufen? Na, das wäre dann Nummer 5. Die 13 ist sowas wie ein alternatives Wohnprojekt. Ein ehemals besetztes Haus, das in den 80ern an einen Besetzer, an Weber eben, verkauft wurde. Haltet euch fest, für 1 Mark. Wieso schenkt mir keiner was? Du hast doch Lola. Ja, Moment mal, und jetzt ist die 13 bei richtiger Vermarktung ein Millionenobjekt. Ich liebe es, wenn alles plötzlich zusammenpasst. Noch passt gar nichts. LKA Berlin? Ja, ja, sind richtig. Reimanns Sekretärin. Ein Drohbrief in der Geschäftspost. Hände weg von der 13. Mehr nicht? Ja, Fraktion Mainzer Straße lebt. Noch was? Eine E-Mail im Spam-Ordner. Ja, ja, ich schreibe mit. Annahme verweigert. Paket zurück an den Absender. Fraktion Mainzer Straße lebt. Zeitpunkt der Übersendung 2.47 Uhr. Die Mailadresse? Ja? blackpower@web.de. Danke. Wieso Mainzer und nicht Tokioter Straße? Kapiert ihr das? Okay, auf in die 13. Leber oder Langner? Wollen wir wetten? Und wieso nicht Reimann? Das eigene Auto? Und dann noch ein Toter. Welches Motiv soll der Reimann haben? Nee, Reimann denkt größer. Da, du meinst den größeren Geldbetrag. Was ist? Also endlich geht's vorwärts und du hast eine Laune, als hätte Maler seine fünfte total verhauen. Ja, mein Psychologe hat vorgeschlagen, die Zahl der Sitzungen von 12 auf 4 im Jahr zu reduzieren. Ich wusste, dass du das schaffst. Ah ja. Ich habe meiner Hand zugesehen, wie sie einen Apfel eingesteckt hat. Im Laden von Reimanns Ex. Und ich konnte nichts dagegen machen. Ein Apfel. Mein Gott. Na, ich habe Angst, dass das nie wieder aufhört. Ach Mensch, Kathi. Mal langsam, Herr Weber. Sie denken also, dass der Tote, der in Reimanns Mercedes lag, Ihr Mitbewohner Rainer Schwarz sein könnte? Das müssen Sie uns erklären. Rainer ist etwa so bewegungsfreudig wie ein Faultier. Wenn er das Haus verlässt, dann höchstens zum Zigaretten holen. Und das meine ich nicht. Was dann? Wie kommen Sie darauf, dass Rainer Schwarz in Reimanns Mercedes gelegen haben könnte? Haben Sie Verstecken gespielt und das Suchen vergessen? Oder wollten Sie Herrn Reimann einen Schreck einjagen, damit er die Finger von der 13 lässt? Sie wissen... Ja. Warum haben Sie uns nicht schon längst informiert? Ich denke, dass Reimann Black gekidnappt hat. Oder dieser Kästner. Und dann haben sie die Autos angezündet, um uns unter Druck zu setzen. Das klingt aber sehr abenteuerlich, Herr Weber. Wer ist denn dieser Kästner? Ein professioneller Strohmann. Diese Typen treten als Käufer auf, wenn der eigentliche Interessent im Hintergrund bleiben möchte. Dieser Herr Kästner kam also zu Ihnen und wollte die 13 kaufen. Marlene kannte ihn von früheren Geschäften ihres Ex. Sie wussten also, wer hinter der Offerte steckte? Anfangs war es mehr so eine Ahnung. Sie wollen Ihr Haus verkaufen? Nein. Nein. Das klingt, als würden Sie sich selbst nicht recht glauben. Hier geht doch alles den Bach runter. Haben Sie die Nachbarhäuser gesehen? In der 17 befand sich ein Kinderladen. In der 11 gab es eine alternative Buchhandlung, das Café Noir. In der 15 verkaufte Ismail mit seinen Leuten Obst, Gemüse und Döner. Istanbul Shop hieß der Laden. In der 9 saß eine Softwarefirma Netcom. Im Erdgeschoss lag die Galerie Express Impress. Ismail hat am längsten durchgehalten. Kennen Sie Reimann persönlich? Der Scheißtyp hat hier mal gewohnt. 84, als er mit dem BWL-Studium angefangen hat, ist er gegangen. Marlene mit ihm. Naja. Seit wann wohnt Herr Schwarz hier? Rainer kam im November 90 aus dem Osten Mainzer Straße. Hat die Räumung damals erlebt. Das war ein beschissener Krieg. Fraktion Mainzer Straße lebt. Was soll das sein? blackpower@web.de. Sie kennen Blacks E-Mail-Adresse? Und dieser Black ist verschwunden? Sag ich doch. Wo könnte er sich versteckt halten? Wie meinen Sie das? Wie viele Leute wohnen hier? 8. Marlene, Black, ich und noch 5 andere. Wo sind die anderen? Die sind vor 3 Tagen nach Hamburg in die Flora. Vorbereitung auf den nächsten Castor-Transport, Schottern üben und so. Besitzt Frau Langner den Zweitschlüssel für den Mercedes ihres Ex? Herr Weber? Was? Nein, nein. Dieser Ring, gehört der Herrn Schwarz? Nein, Black trägt keinen Schmuck. Würden Sie uns bitte die Wohnung von Herrn Schwarz zeigen? Nein. Was nein? Okay, kommen Sie. Weber lügt. Oh, für heute reicht's, Alex. Hey, die Ampel war rosa. Hast du nicht gemerkt, dass Weber, als er den Ring sah, dicht gemacht hat? Vielleicht ist das nur das übliche Misstrauen gegenüber der Polizei. Ich denke, Weber weiß, wo der Schlüssel ist. Und er weiß auch, wem der Ring gehört. Und wenn der Ring diesem Black gehören würde, dann hätte er den Mund aufgemacht. Ich denke, Black lebt und ist unser Mann. Wir haben nicht gesagt, wo wir den Ring her haben. Lieber ist doch nicht blöd. Er schien sogar schon daran gedacht zu haben, das Haus zu verkaufen. Warum soll der Reimann ausgerechnet Weber, der ihm die Frau ausgespannt hat, Geld zahlen wollen? Och, Reimann hat keine Wahl. Er braucht die 13. Wenn der so ein Riesending aufziehen will, dann nur mit der 13. Oder glaubst du, jemand kauft eine Wohnung für teures Geld, wenn nebenan so ein Schuppen steht? Wir müssen mit diesem Kästner sprechen. Und ich bin gespannt, was die Auswertung von Schwarz Laptop ergibt. Wieso hältst du hier? Restaurant Pulp Fiction. Mark hat sich selbstständig gemacht. Komm, Feierabend. Wie war das Steak Tarantino? Schön blutig, was? Möchtet ihr Dessert? Ich empfehle eine Uma Thurman Eisfantasie mit Früchten und viel Schnee. Entschuldigung, Sahne. Besonders natürlich für meinen Süßen. Ich nehme einen Bourbon. Oh, der harte Kopf heute. Nichts da, du fährst. Hast du übrigens gehört, dass Gerrit glaubt, dass er doch nicht schwul ist? Ja, manche können sich einfach nicht entscheiden. Dabei ist er viel zu gebildet für einen Heterosex-Sprachen, ein Doktor. Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm im Frühjahr nach Kyoto fahre. Kirschblüte, romantisch, was? Hättest du was dagegen? Aber mit einem Hetero würde ich mich zu Tode langweilen. Sehen wir uns nachher. Ach, ich rede wieder zu viel. Wie läuft das Geschäft? Ach, grandios, grandios. Das ist Boomtown hier. Kreuz Köln. Wenn man hier bauen könnte, wie man wollte, würden die Wolkenkratzer nur so aus der Erde schießen. Wie in Dubai. Hier gibt es wieder Typen mit viel Geld in den Taschen. Keine Ahnung, wo die herkommen, wie sie ihr Geld verdienen und warum sie ausgerechnet nach Berlin kommen. Auch egal, Hauptsache sie kommen und geben viele coole Scheine im Pulp Fiction aus. Nichts ist trister als eine Stadt voller Sozialhilfeempfänger. Habe ich wieder was politisch Unkorrektes gesagt? Veränderung ist wahrscheinlich die einzig wirkliche Konstante. Sag ich doch. Ich hoffe, du hast deine Handschellen dabei. Ja, Oberkommissar Polanski. Frau Müller. Hauptkommissarin Holz? Ja, ja. Ihr habt Videos von brennenden Autos auf dem Laptop von Schwarz gefunden? Der Ex-Freund. Die E-Mails sind von Schwarz. Und das Bekennerschreiben, Mainzer Straße. Und wo? Hey. Das nicht. Ah, ja. Hey, hey, hey, hey, gut, hey, ich komme. Das ist ein gehobenes Restaurant, kein Bullenbüro. Bleiben Sie ruhig sitzen, Herr Luciano. Es ist alles in Ordnung. Herr Dreier, der Artefreier hat ausgesagt, dass Sie sie während des ganzen Umzugs verfolgt haben. Ja, nur weil Ihr Bruder dabei war, hätten Sie Abstand gehalten. Und heute haben Sie sie wieder belästigt. Sie... belästigt. Kommen Sie, Herr Dreier, Sie haben sie regelrecht belagert. Ja, ich wollte ja nur mit ihr reden. Ja, Sie können mit mir reden. Ein ordentliches Geständnis wirkt strafmildernd. Aber das kennen Sie ja. Sie sind also Frau Freinach, haben gesehen, wo sie den Lupo abgestellt hatte. Und weil sie nicht an sie rankam, haben sie ihre große Wut an dem kleinen Auto ausgelassen. Nee, das hab ich nicht. Ja, und den Mercedes und den Porsche haben sie gleich mit abgefackelt. Wenn man einmal dabei ist, was, Dreier? Vielleicht denken ja die doofen Bullen dann, dass es die üblichen Verdächtigen waren. Mercedes? Was denn für ein Mercedes? Der S350. Da stand kein Mercedes. Da stand ein gelber Subaru. Kadi? Alex, du bist verrückt. Es ist 2:04. Entschuldige. Hast du den Kästner noch gesprochen? Er war nicht da. Und den Nachbarn haben ihn auch nicht gesehen. Ich habe daraufhin nochmal bei Reimann angerufen. Der meinte, er hätte heute Vormittag noch mit Kästner telefoniert. Schade. Wenn die Leiche nicht Rainer Schwarz, sondern Kästner heißen würde, wäre die Motivlage um einiges klarer. Kästner ist nur ein Strohmann. Nebenbei fiel Reimann übrigens ein, dass seine Ex doch den Zweitschlüssel fürs Auto haben könnte. Hört sich an, als wollte da jemand anderen belasten. Schlussfolgerungen und Spekulationen morgen beim gemeinsamen Frühstück. Oh, warte, Dreier meinte, statt des Mercedes hätte ein gelber Subaru auf der Parkfläche gestanden. Das war gegen 2 Uhr. Ein gelber Subaru? Ja. Weber und Langner haben so einen. Du, aber morgen ist auch noch ein Tag. Ist Martin bei dir? Polanski, bitte. Hey, du, ich bin noch mal in die Tokioter Straße gefahren. Nenn es Instinkt. Im Erdgeschoss der 17 brennt Licht. In der 17? Ja. Und eigentlich sollte die leer stehen. Es gibt jede Menge Penner in Berlin. Obdachlose. Hm. Weißt du noch, was Weber über diesen Black gesagt hat? Mainzer Straße 1990. Und da Schwarz munter Mainzer Straße lebt, Grüße verschickt hat. Kommst du? Alex, heute nicht mehr. Bis morgen. Dann ziehe ich es eben alleine durch, Frau Hauptkommissarin. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Treffer. Eine Indoor-Plantage. Herr Schwarz? Den Draht, den kenne ich doch. Finger weg! Kommen Sie raus, Schwarz. Polanski, LKA Berlin. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, Herr Schwarz. Über den abgebrannten Mercedes und über die Leiche. Was sind das hier für Sorten? American Dream und Big Bud. Willst du was kaufen? Wo stecken sie? Deine Knarre nützt dir hier nichts, Bulle. Kommen Sie vor, Schwarz. Es ist vorbei. Fragt sich bloß für wen. Gestern Abend war die Tür noch in Ordnung. Haben Sie Polanski inzwischen erreicht? 8 Uhr. Der pennt wohl noch. Na, das müsste ich mir mal erlauben. Wir gehen jetzt rein. Fertig? Hallo? Herr Kästner? Hallo? Ich hab dich mal beim Poetry Slam gesehen. Ricardo. Slamming Detective. Schwarz? Schwarz, machen Sie mich los. Schön, wenn am Abend das Gehirn endlich zerfällt und die Ungeheuer Blut spucken ins Zuckerwasser der Träume. Schön. Dass ein Bullenhirn sich sowas ausdenken kann. Herr Schwarz, machen Sie sich doch nicht unglücklich. Oh, du bist selbst schuld. Sie kommen sowieso nicht weit. 500 Kilometer haben wir schon. Kein Kästner. Der Vogel ist ausgeflogen. Und jemand hat das Nest durchwühlt. Rufen Sie die Spurensicherung. Ja. Tokyota 17? Ja, du bist genau richtig. Was? Vorsätzliche Brandstiftung. Mit Batteriezünder. Personenschaden? Ja, ich komme selbst. Er ist nicht hier. Ich schwör's Ihnen. Das ausgebrannte Auto steht vor Ihrer Tür. Ist jemand... Nein, der Wagen ist leer. Wenn meinem Kollegen irgendwas passiert ist, Weber... Haben Sie von der Indoor-Plantage in der 17 gewusst? Nein. Ja, wir wussten es alle. Marlene. Das Feuer wurde per Batteriezünder gelegt. Black hatte ausgefallene Hobbys. Was redest du da? Herr Weber, warum haben Sie nicht gesagt, dass Sie Kästners Ring erkannt haben? Ihnen war sofort klar, dass Schwarz lebt und der Tote wahrscheinlich Kästner ist. Wen decken Sie? Frau Langner? Herrn Schwarz? Warum sollte er mich decken? Du bist 2:30 noch mal weggegangen in der Brandnacht. Na und? Ich bin nur um den Block gelaufen. Ich wollte nachdenken. Was haben Sie heute Nacht in Kästners Wohnung gesucht? Kästner? Ich weiß nicht mal, wo der wohnt. Was sollten wir bei Kästner? Und wo steckt Schwarz? Er hat das Auto. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass Rainer... Den gelben Subaru? Haben Sie eine Idee, wohin er unterwegs sein könnte? Nein. Ja. Black ist kein schlechter Kerl, wissen Sie... Er möchte nur nicht so sein wie alle. Ach ja, wer möchte das schon? Also? Wie viele Autos haben Sie schon auf dem Gewissen? Oh, 37. Die großen brennen am besten. Da sind Sie ein richtiger Held, was? Und der Tote? Ist das Kästner? Kästner? Ah, der kam vorgestern in der Nacht. Hatte eine Sichel dabei. Von den 600 Pflanzen hat er 573 umgenietet. Da haben wir das Motiv. Quatsch nicht, Bulle. Ich war das nicht. Die Vorsicht, rechts halten. Rechts, Mensch. Verdammt, pass sie auf. Wie sind Sie eigentlich an den Mercedes-Schlüssel gekommen? Hat mir Marlene geschenkt, als ich einzog. Sie hat mir sogar gesagt, wo ich den Wagen finde. So einfach ist das. Sie waren vorgestern mit dem S350 unterwegs. Als Sie in die Tokyota zurückkommen, ist Kästner gerade dabei, Ihre Plantage zu zerstören. Sie schlagen ihn nieder, fesseln ihn und stecken ihn in den Kofferraum. Dann tauschen Sie die Autos wieder aus und legen Feuer. Halt's Maul, Bulle. Das mit dem Feuer, das hängst du mir nicht an, okay? Ich habe den Subaru gegen den 350er getauscht. Ich habe Kästner in den Kofferraum verfrachtet und den Mercedes dann zurückgebracht. Für Reimann diesen Arsch, zur Warnung. Ich habe dem dann eine Mail geschickt und auch noch angerufen. Sogar euch Bullen habe ich Bescheid gesagt. Kann ich dafür, dass ihr nicht gekommen seid? Sie glauben doch selbst nicht, was Sie da erzählen. Ich bin doch kein Mörder. Schwarz, was soll das? Was haben Sie vor? Ich lasse mir doch von dir keinen Mord anhängen. Keine Ordnung? Und das Auto? Was, das habt ihr? Frau Hauptkommissarin Holz? Wo? Hinter der Schweizer Grenze Richtung Bern. Sind die Schweizer Kollegen informiert? Frau Hauptkommissarin, ich möchte Aussage machen. Wecke den Brand. Machen Sie Ihre Aussage unten. Wann wollen die zugreifen? Also, wo ich herkomme, da geht man aber nicht so mit der Bürger um, dann gell? Dann gehen Sie doch zurück. Nein, nicht du. Du hältst mich auf dem Laufenden, ja? Um was geht es denn? Landowski. Ich hab ihn im Idiot gesehen und in die Dämonen. Was? Ja, also, mein Mann, der hat sich eine Ostschlampe zugelegt und die beiden sind vor 6 Wochen nach Potsdam durchbrennt. Und seitdem schlafe ich schlecht und 3:45 komme ich immer am Lessing vorbei beim Joggen. Der Landowski saß in einem roten Porsche, die Innenbeleuchtung war an und Fenster offen und er hat Mahler gehört. Gustav Mahler. Ah ja, die 5., also den Teil aus Tod in Venedig. Ich wollte ihn ansprechen, aber er hat geschlafen und kroche wie ein Fass Enzianschnaps. 3:45. Vorgestern Nacht. Voll Kasko-Fahrverbot. Landowski. Ja, Sie haben uns sehr geholfen, Frau Berg. Christina Berg. Ja? Machst du Witze? Ein Stick in Kästners Klospülung? Wasserdicht verpackt. Ja. Habt ihr ihn ausgewertet? Dokumente über Immobilienan- und Verkäufe. Schickt das Material rüber, sofort. Sie sind ja immer noch da. Ja, wollen Sie den Rest nicht hören? Was denn für ein Rest? Also ich habe Stretchübungen gemacht beim Lessing. Und kurz drauf hat der Taxi gehalten und ein Mann ist ausgestiegen, zu Mercedes übergegangen und hat den Kofferraum aufgemacht. Und etwa eine Minute reingeschaut. Also das sah so aus, als ob er sich mit dem Auto unterhalten wird. Und dann hat er den Landowski aus dem Porsche rausgeholt und in den Park geschleppt. Und ich bin plötzlich hundemüde geworden und konnte kaum noch die Augen aufhalten. Und da bin ich heimwärts zum Haus Vogteiplatz und habe 10 Stunden hintereinander geschlafen. Würden Sie den Mann wiedererkennen, Frau Berg? Ach, sicher doch, im Schlaf. Nächsten Tag wären wir in Neapel gewesen. Wir hatten alles unter Kontrolle, Alex. Wir wussten, dass Schwarz nach Bern wollte, um dort unterzutauchen. Autonomes Zentrum Reithalle. Ich hab's mir angesehen. Hat was von einem Seniorenheim. Fehlt ein bisschen der Nachwuchs, würde ich sagen. Bist du okay? Danke, dass du fragst. Die Eidgenossen haben mir einen Masseur spendiert. Ein süßer Kerl. Du brauchst mich doch nicht sofort, oder? Wir haben ja unseren Mann. Schwarz? Der war's nicht. Nicht? Bist du sicher? Ja. Da hat sich der ganze Aufwand ja nicht mal gelohnt. Du hättest ins Bett gehen sollen, Alex. Und Ärger kriegst du jetzt auch noch. Bitte nicht schon wieder. Ach, ich's vergesse. Ich hab Martin gefragt wegen des Konzertes. Er hat 4 Karten für Mahlers Erste besorgt. Mensch, Kathi. Ja, übermorgen. Ihr kommt doch mit. Reicht ihm die Flucht nicht? Das ist doch sowas wie ein Blankogeständnis. Sie haben in der Brandnacht einen Anruf von Schwarz übers Festnetz entgegengenommen. 3.13 Uhr. Ist das richtig? Herr Reimann? Ich habe geschlafen. Frau Stelzer hat das bestätigt, oder? Für 3.13 Uhr sind 37 Sekunden Gesprächszeit für Ihren Anschluss verzeichnet. Ja, vielleicht hat Martha telefoniert. Ich muss jetzt. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Die Arbeit erledigt sich nicht von selbst, wie Sie wissen, auch in Berlin nicht. Auch wenn manche das denken. Setzen Sie sich. Setzen. Herr Schwarz hat Sie informiert, dass Kästner gut verschnürt in Ihrem Auto liegt. 3.14 Uhr rief er auch bei der Polizei an, allerdings ohne Namen zu nennen. Das Gespräch wurde aufgezeichnet. Schwarz hat die Autos in Brand gesteckt und Kästner umgebracht. Vielleicht dachte er, dass er mein Projekt aufhalten könne, aber mich kann man nicht aufhalten. Das kann Ihnen jeder bestätigen, der mich kennt. 3.47 Uhr waren Sie bei Ihrem Mercedes. Wir haben den Taxifahrer ausfindig gemacht, der Sie fuhr. Und wir haben eine Zeugin, die gesehen hat, dass Sie den Insassen des Porsches in den angrenzenden Park schleppten. Herr Reimann? In Kästners Wohnung fanden wir Ihre Fingerabdrücke. Haben Sie vielleicht diesen Stick gesucht? Die Daten sind bemerkenswert. Steuerhinterziehung, veruntreute Fördergelder, Wildwestmethoden. Wie viel Geld hat Kästner verlangt? Ich wollte ihn da rausholen. Das müssen Sie mir glauben. Sie haben das Bekennerschreiben verschickt. Die Mail von Black Power hat Sie auf die Idee gebracht. Sie wiesen Ihre Sekretärin an, bei uns anzurufen, um den Verdacht mit Vorsatz in Richtung 13 und Rainer Schwarz zu lenken. Ich will meinen Anwalt sprechen. Sofort. Aber ja. Hauptkommissarin Holz? Hier Langner. Ist Dietmar bei Ihnen? Ja. Und er wird auch ziemlich lange bleiben. Gut. Sagen Sie ihm, dass ich wieder in unser Haus gezogen bin. Und dass ich die Firma weiterführen werde. Natürlich auch sein Prestigeprojekt. Warum sagen Sie ihm das nicht selbst? Meine Pläne würden ihm nicht gefallen. Und bitte sagen Sie ihm auch, dass mehrere Container vor dem Haus stehen. Martha und ich sind gerade dabei, das Museum zu entrümpeln. Auch die Schallplatten? Ja, die zuerst. Marlene! Marlene! Abführen. Du hast gesagt, wir gehen in ein Konzert. Marc, das ist ein Konzert. Aber die Musik, was soll das sein? Gustav Mahler. Verdammt, jetzt seid doch mal still. Hörspiel von Wolfgang Zander. Es sprachen Katharina Holz, Eva Krüll, Alexander Polanski, Alexander Kuhn sowie Hendrik Arnst, Bernd Stegemann, Svetlana Schönfeld, Horst Lebinski, Bernhard Schütz, Lars Rudolf, Monika Lennartz, Dieter Mann, Winnie Böwe, Eva Maria Kurz, Ludwig Trepte, Steffen Schorti-Scheumann und Paul Sonderegger. Ton: Martin Selig, Wenke Decker. Regieassistenz: Katrin Martin. Dramaturgie: Juliane Schmidt. Komposition: Frank Meerfort und Richard Weenstra. Regie: Wolfgang Rindfleisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2011 für den ARD-Radio-Tatort.